Homie, du fragst mich, wie ich es geschafft habe, in den Streets zu überleben, obwohl hier das Ghetto ruht. Hey, du gib mir dein Handy oder ich stech dich ab. Okay, hier. Das ist ja nur ein Kassettenrekorder. Wo war ich stehen geblieben? So eine Scheiße. Ah ja, eine Überlebensregel auf der Straße lautet, es schadet nicht, eine Waffe mit großem Kaliber zu haben. Ey, jetzt gib mir endlich dein Handy. Hey, willst du Stress mit mir? Komm doch her. Ich komm gleich. Ja, komm doch. Ja, ich komm gleich. Alter, du bist jetzt nicht gerade wirklich gekommen, oder? Bang! Bang, bang! Ich knall dich ab! Verstehst du? Ich habe eine geladene Waffe. Hey! Zieh auf deinen Arsch und dann macht's Klick! Ich baller deinen Arsch weg mit diesem Arschfick! Bang! Dein Arsch ist gerade explodiert! Bang! Ich bin in dir ejakuliert! Hey! Zieh auf deinen Arsch und dann macht's Klick! Ich baller deinen Arsch weg mit diesem Arschfick! Bang! Dein Arsch ist gerade explodiert! Bang! Ich bin in dir ejakuliert! Bang! I shoot you down! Bang! You hit the ground! Bang! Bang! That awful sound! I like to shoot you down! Ich weiß, wie das Straßenleben funktioniert! Komm mir nicht zu nah, sonst wirst du abserviert! Yo, nigga, faggot, bitch, cunt, shit! Ich tanze auf der Straße und alle machen mit! Bang! Bang! Bang. Macht der Ghetto Blaster! Das ist das neueste Modell der Vielgesser vom Blaster! Und ich ficke dich im Beat! Ich ficke dich auf Speed! Ich ficke alle Gangster, weil es ihnen recht geschieht! Ich klau mir einen Apfel im Plus, weil die da 5 Cent billiger sind! Draußen fragt mich deine Mutter nach Kleingeld und ich sag ihr, sie spinnt! Sie sagt, ey, komm bitte nur 50 Cent! Ich hab hier so einen Zettel, da steht drauf, ich hab ein krebskrankes Kind! Und ich sag, ey, woher hattest du denn das Geld, um den Zettel einschmeißen zu lassen? Hab sie erstmal ausgelacht! Pass auf, Digga! Ich zeig dir jetzt mal, wie man auf der Straße richtig Geld macht! Hey! Ich zieh auf deinen Arsch und dann macht's Klick! Ich baller deinen Arsch weg mit diesem Arschfick! Bang! Dein Arsch ist gerade explodiert! Bang! Ich bin in dir ejakuliert! Bang! Zieh auf deinen Arsch und dann macht's Klick! Ich baller deinen Arsch weg mit diesem Arschfick! Bang! Dein Arsch ist gerade explodiert! Bang! Ich bin in dir ejakuliert! Ich hab dicken Schwanz, dicke Kohle, dicke Knarre! Hey, willst du Spaß, Flittchen, komm in meine Karre! Das ist mein Pussy Reagan! Das musst du dir nicht zweimal überlegen! Hey! Ich bin der derbste Checker hier im Dorf Hogsmeade. Alle Omas nicken jetzt zu meinem Beat. Ich habe keine Gegner hier, weil ich alle vergraul. Und wenn ihr meint, ihr müsstet uns fertig machen, machen wir mal euch richtig fertig, ja. Also haltet lieber eure Maul. Hör gegen diese Schlagfertigkeit bist du ungeschützt. Mein Mund, meine Zunge sind mein Geschütz. Bang, bang, dein Kopf ist weg. Du verlierst diesen Krieg, weil du mich nicht checkst. Mit mir fickst du lieber nicht. Und wenn du meinst, ich wär doof und schwul, dann ist das richtig. Bang, zieh auf deinen Arsch und dann macht's Klick. Ich baller deinen Arsch weg mit diesem Arschfick. Bang, dein Arsch ist gerade explodiert. Bang, ich bin in dir ejakuliert. Bang, zieh auf deinen Arsch und dann macht's Klick. Ich baller deinen Arsch weg mit diesem Arschfick. Bang, dein Arsch ist gerade explodiert. Bang, ich bin in dir ejakuliert. Ich ficke alle Ärsche. Ich ficke alle Pussys. Guck dir die billige Bitch an. Manchmal ist eine Pussy so scheiße, dass man sie nicht mehr von dem Arsch unterscheiden kann. Guck dir die billige Bitch an. Pussys denken, sie könnten mit Ärschen ficken, aber das Einzige, was Ärschen ficken kann, ist ein Schwanz. Guck dir die billige Bitch an. Was mich wieder zu meiner Anfangsthese führt, ich wiederhole sie gerne nochmal. Ich ficke alle Ärsche, die was von mir wollen. Ich ficke alle Pussys, die nur rumprollen. Guck dir die billige Bitch an. Die hat ja ein T-Shirt von dem Film Lilo und Stitch an. Tja, Lilo und Stitch, das ist ein Disney-Film, Bitch. Willst du den mal sehen, Junge? Auch eine Lutscherstange. Oh, ist das heiß hier drinne. Bang, zieh auf deinen Arsch und dann macht's Klick. Ich baller deinen Arsch weg mit diesem Arschfick. Bang, dein Arsch ist gerade explodiert. Bang, ich bin in dir ejakuliert. Bang, zieh auf deinen Arsch und dann macht's Klick. Ich baller deinen Arsch weg mit diesem Arschfick. Bang, dein Arsch ist gerade explodiert. Bang, ich